Live 4. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine heutige Sendung trägt den Titel Zu früh, zu spät, zu Ende. I früh, zu spät, zu Ende. Vor etlichen Jahren legte ich bei einer Gelegenheit einmal Schallplatten in einer Kneipe auf. Zwei junge Kerle bauten sich im Verlauf des Abends fast unmittelbar vor mir auf, beugten sich nach vorn und starrten eine ganze Zeit lang auf das sich gerade drehende Vinyl, die darüber fahrende Nadel und schließlich auf mich. Woran man denn erkennen könne, wann so ein Lied auf der Platte zu Ende sei, wollte einer der beiden dann wissen. Um ehrlich zu sein, erwischte er mich mit der Frage zunächst komplett auf dem falschen Fuß. Der will mich auf den Arm nehmen, dachte ich so bei mir, spürte aber schon bald, der Fragesteller meinte es durchaus ernst. Also zog ich ein weiteres Vinyl aus der Hülle, wies auf die Leerrillen und sagte, wenn die Nadel da ankommt, dann ist Feierabend. Für einige Sekunden zumindest, und dann geht's weiter, zumindest bei einem Album. Bei einer Single, ich zog zur Anschauung eine aus meiner Plattentasche, gibt es zumeist nur ein Lied pro Seite. Danach muss man sie umdrehen oder aber vom Plattenteller nehmen, um eine andere Single wiederum aufzulegen. Oder eine Maxi oder ein Album. Man kann sich entscheiden, man ist ja frei. Etwas umständlich mutete die beiden diese Art der Freiheit an, durchaus verständlich. Selbst Bela, ein echter Vinyl-Junkie, räumt in diesen Tagen immer mal wieder ein, dass man nicht mal so eben für unbestimmte Zeit auf die Toilette verschwinden kann, während ein Vinyl läuft. Man muss schon vor Ort sein. Denn wenn die Leerrille kommt, ist Feierabend. Zu früh, zu spät, zu Ende. Zu früh, zu spät, zu Ende. Bela hatte damals einen guten Freund in Dortmund. Hey, Atze. Atze von den Chainsaw Hollies. Ich denke, er hat ihn heute noch. Die beiden kamen des Öfteren zu vorgerückter Stunde in Sarp Rosa, eine Hafenkneipe oben im Norden der Stadt. Gelegentlich melde ich mich heute noch bei Cornel, dem Wirt. Über dem Laden nämlich hat der ein paar Zimmer, die er schon mal für eine Nacht vermietet, wenn die nicht gerade von Musikern in Beschlag genommen werden, die am Abend unten bei ihm oder sonst wo in der Gegend gespielt haben. Hallo Cornel, sage ich dann, wenn ich ihn anrufe. Hast du für den, sagen wir, kommenden Freitag noch ein Bett frei oben? Meistens klappt das. Und wenn nicht, dann sage ich, bis später. Oder ich wünsche ihm alles Gute für den BVB. Letztens habe ich ihn gefragt, ob wir uns auch mal so treffen könnten. Ich würde bei Gelegenheit nämlich mal gerne eine Sendung über den britischen Sänger und Gitarristen Nicky Sudden machen und bräuchte da seine Hilfe. Der Nicky Sudden nämlich, der hat auf seine alten Tage bestimmt um die 10 oder 12 Mal unten beim Cornel im Laden gespielt und später dann oben gepennt. Ich schätze, niemand kennt ihn hierzulande besser als Cornel. Leider ist Nicky Sudden, wie viele andere auch, viel zu früh verstorben. Vor 8 Jahren, da war er gerade einmal 49 Jahre alt. Ich mochte seine häufig weich gezeichneten, irgendwie immer leicht flirrenden Songs, die 12-seitige Gitarre, seinen mal leicht verhuschten, mal etwas gequält knödelnden Gesang, habe allerdings offen gestanden ewig keine Platte mehr von ihm wirklich andächtig gehört. Nein, es ist wie eine verblasste Fotografie, eine Erinnerung, die man so mit sich herumträgt. Eine, die freilich zuletzt zunehmend immer mal wieder hervortrat, wenn ich aktuelle Platten hörte. Klingt wie Nicky, dachte ich plötzlich. Und dann sah ich ihn wieder vor mir. Mit seinen langen, lockigen Haaren, dem schmalen Gesicht, den Paisley-Hemden, die er trug, darüber oft reichlich verzierte, knappe Westen. So eine Art Hippie halt. Nicky Sudden. before I start hating you. And how many tears will have to be cried? Oh, how many give up their Sache mit Dinky Sudden. Richtig geklappt hat sie bis heute nicht. Es liegt an der Zeit, immer wieder die Zeit. Wirklich Halt macht die nur vor dem Teufel. Allen anderen rinnt sie durch die Finger. Früher habe ich mich gelegentlich dabei erwischt, dass ich geradezu genüsslich auf die Bremse trat, wenn sich ein Stau etwa auf der Autobahn abzeichnete. Fenster runter, Kippe und entspannt nach draußen schauen. Meistens waren das ja nur Blechschäden. Zum Glück. Wenn ich die Unfallstelle passierte, war mir manchmal danach auszusteigen, um mich beim Stauverursacher zu bedanken. Heute käme ich im Traum nicht darauf, so etwas zu tun. Wie kann man nur an einem Samstagmorgen auf kilometerweit gerader Strecke, auf einer kaum befahrenen Autobahn dazu, einfach so in die Leitplanken rasen? Wie dieser Kerl, den wir da gerade neben seinem verbeulten Fahrzeug stehend, passieren. Irgendwo oben bei Lingen. Dabei lief doch alles so gut. Kele Okereke hatte am Vorabend eine rundum gelungene Show gespielt. Er und sein DJ. Und jetzt hier dieser blöde Mist. Manchmal träume ich davon, unmittelbar vor Beginn einer Sendung gefangen zu sein im Parkhaus unterm Kino. Weil gerade die Vorstellung beendet ist und alle nun nichts Besseres zu tun haben, als den Wagen zu starten. Die Zeit. Ich verstehe bis heute nicht, wie es möglich ist, dass bestimmte Träume nahezu inhaltsgleich wiederkehren können. Immer in diesem verdammten Parkhaus und ich muss dringend zur Sendung. Gerrit schrieb mir letztens, er hätte geträumt, wir beide wären gemeinsam beim Spiel Schalke gegen Bielefeld gewesen. Meine Güte, wie kann so etwas sein? Danach hätte es Ausschreitungen gegeben. Ich wäre, so schreibt er, als Münsterschwein entlarvt worden. Dann hätte er mich soeben noch mit seinem Auto retten können. Gerrits Bilder hingen an den Wänden, während Kele Okereke die Bühne betrat. Fotografien, Dancing Shoes, dazu viel Fußball rund um Bochum. Pommes Horst, Elvis in seinem Pelzmantel, das Stadion an der Kastropper Straße aus dem gegenüberliegenden Knast heraus fotografiert. Auf die Idee muss man erst mal kommen. Things, rubies and diamonds. If I could see your face, then it would change all I have to say. Means something that you say. Birds in the sky sing my melodies, and I don't know why, I don't know what this means, but the truth is always there behind me. Whistles and sirens, whistles and sirens, throw me to the lions, make me a man. If I could see you now, face to face, even back to back. If I could hear your voice, then maybe then I would have the choice to say something that I mean. Birds in the sky change my melodies. I know that I know, I don't know what this means. Sometimes it's hard to rearrange the order of things. Rubies and diamonds, sirens, the sirens, throw me to the lions, make me a man. früh, zu spät, zu Ende. Der Bela ist ein ziemlich netter Kerl. Sehr charmant, höflich geradezu. Ein guter Zuhörer, soweit ich das beurteilen kann. Und Witz hatte er, glaube ich, auch. Wir standen damals im Sub Rosa, unterhielten uns. Irgendjemand schüttete uns versehentlich wohl ein ganzes Bier in den Nacken, was passieren kann. Einer stand auf der Bühne und spielte Gitarre. Wir verloren uns im Gedränge. Bela ist jetzt Botschafter der sogenannten Plattenladenwoche, die in dieser Woche in landesweit rund 120 Plattenläden zelebriert wird. Es gibt Vinyl-Raritäten, hier und da auch Konzerte in den entsprechenden Schaufenstern der Geschäfte, dazu Gimmicks und natürlich hier und da Vorzugspreise. Belas erste Schallplatte, so etwas vergisst bekanntlich ja niemand, war eine Single von Tony Marshall. Heute hauen wir auf die Pauke. Ein Geschenk seiner Eltern, weshalb er sie auch als inoffizielle erste Schallplatte führt. Er konnte halt nichts dafür. Die erste mit eigenem Geld zugelegte Platte dann eine von Susie Quattro, Glamrock. Heute sieht man ihn fast nur noch mit Johnny Cash, Lee Hazelwood oder Social Distortion Platten im Arm. Manchmal weiß ich gar nicht so recht, welchen Bela ich gerade sehe. Den Spaßtrommler der Ärzte oder aber den diabolisch grinsenden Country-Rocker mit Gitarre. Würden wir uns mal wieder sehen oder aber erschiene er mir im Traum? Bela, würde ich sagen, keine Ahnung, wie du das schaffst. Mal bist du Dr. Jekyll, mal Mr. Hyde. Ich würde so etwas nicht schaffen. Denke immer, das frisst total viel Zeit. früh, zu spät, zu Ende. Mit Plattenläden habe ich in meinem ganzen Leben eigentlich nur zwei schlechte Erfahrungen gemacht. Als Teenager wurde ich einmal beim Clown erwischt, als ich ein Album von Birth Control unterm Mantel hatte, das mit den Pillen. Den Titel erinnere ich nicht mehr, die Pillen auf dem Cover. Und dann versuchte vor einigen Jahren jemand mir geradezu zwanghaft, ein Album der amerikanischen Band Tool zu verkaufen. Aber ich mag die nicht. Der Typ hielt mich vermutlich für den größten Idioten überhaupt. Aber sein übertrieben missionarischer Eifer hatte mich von Anfang an nervös gemacht. Eigentlich hatte ich heute am Tag zu Klaus-Peter fahren wollen. Der ist da ganz anders. Ruhig, abgeklärt. Manchmal verschwindet er für 3 Minuten und kommt plötzlich mit einem Kaffee um die Ecke. Discover heißt sein Plattenladen. Bochum. 30 Jahre ungefähr führt er den jetzt. Diese Schallplattenhändler sind verdammt zäh. Aber es wurde spät, es wurde später. Ich kam wieder mal nicht los und plötzlich hing ich komplett fest mit dem neuen Album der britischen Band Temples. Kein wirklich neues Album, zugegeben, mehr so eine Art Deluxe-Version dessen, was bereits zu Beginn des Jahres als Debüt herausgekommen war. Sun Structures eben, erweitert freilich um eine weitere CD, auf der der Produzent und DJ Errol Alkan mit seinem Partner in Crime Richard Norris ein völlig neues Spiel mit den Aufnahmebändern der Temples treibt. Sun Restructured nennt sich entsprechend die neue Veröffentlichung und eben auch dieses zweite CD-Kapitel, in dem Alkan und Norris das vorhandene Material nach eigenem Gusto arrangieren, indem sie etwa Passagen grundverschiedener Songs zu einem neuen Ganzen verbinden. Keine Remixer also, eher eine Art Bastard-Pop. Vergleichbar dem, was der ehemalige Beatles-Produzent George Martin und sein Sohn Giles vor Jahren rund um alte Beatles-Masterbänder neu erstellt haben. Here comes the sun. Here comes the sun, I say, it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun.

Zu früh, zu spät, zu Ende. Wir müssen schieben. Es wird später. Am Ende des Monats, genauer am 28. November, starten viele Record-Shops bereits die nächste Offensive, den sogenannten Black Friday, den Schwarzen Freitag, dessen eigentliche Geschichte rund um den Börsencrash 1929 wird dann gewissermaßen umgedichtet in Richtung schwarzes Vinyl. Übrigens, mir geht es zum Teil wie Bela, der sagt, er nehme auch Streamingdienste in Anspruch, würde auch keinen Bogen machen um digitale Files, MP3, WAV, was auch immer. Der Vertreter einer Plattenfirma freilich bot mir kurz vor dem Tod von Johnny Cash an, mir eins von dessen Alben digital zur Verfügung stellen zu können. Johnny Cash als MP3. Das lehnte ich dann doch höflich, aber eben auch bestimmt ab. Damals als Teenager sah ich das Konzert einer längst in Vergessenheit geratenen Band namens Audience. Art Rock, Progressive Folk. Ich war zu früh, vom Alter her, verstand nicht, was die Band da auf der Bühne anstellte, fand jetzt zufällig einen Titel aus dem ersten Album der Band aus 1969. Ich fand ihn auf einer Compilation, die der Brite Andy Wattell vor einigen Jahren zusammengestellt hat. Wunderbarer Track, wir hören ihn gleich. Aber eben nur einer. Wo sind die anderen? Und wann eigentlich ist eine Schallplatte zu Ende? Woran erkennt man das? Den jungen Kerlen von damals würde ich heute eine komplett andere Antwort geben, als ich das damals getan habe. Schallplatten, würde ich sagen, gehen genau genommen nie zu Ende. Deshalb lasst besser die Finger davon. Fangt ihr nämlich erstmal damit an, bekommt ihr am Ende den Hals nie voll. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian.